2. Nach dem Weg fragen. Sprechen Sie die Sätze nach. Wo finde ich eine Bank? Entschuldigung, wo finde ich eine Bank? Wie komme ich zum Bahnhof? Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Wo ist der Marktplatz? Entschuldigung, wo ist der Marktplatz? Geradeaus und rechts? Zuerst geradeaus und dann rechts? Rechts und links? Hier rechts und dann links? Die erste Straße links? Die erste Straße links oder rechts? An der Kreuzung rechts? An der Kreuzung rechts oder links? Die zweite Querstraße links? Die zweite Querstraße links oder rechts? Ist es weit? Ist es weit von hier? Ist es in der Nähe? Ist es hier in der Nähe? Ein Café in der Nähe? Ist hier ein Café in der Nähe? Nächste Straße rechts? Nächste Straße rechts oder links? Weiter geradeaus? Immer weiter geradeaus? Über die Straße gehen? Hier über die Straße gehen? Über die Brücke? Über die Brücke und durch das Tor? Zum Bahnhof? Zum Bahnhof gehen? An der Kreuzung vorbei? An der Kreuzung vorbeifahren? Jetzt durch das Tor? Jetzt durch das Tor gehen? Die Straße entlang? Die Straße entlang gehen?